grüß dich. Du, ich muss dir mal was erzählen. Ein guter Kumpel von mir, der ist mega sauer auf mich, weil ich eine Unterwäsche von seiner Schwester gerochen habe. Weiß nicht, ob es jetzt daran lag, weil sie es noch anhatte oder weil die Eltern dabei waren. War auf jeden Fall eine komische Beerdigung. Like that.